Live Infos. Mit Yvonne Mütter um 23 Uhr. Volksabstimmung über Unabhängigkeit Schottlands ist vorbei. In der Fußball-Europa League macht Mönchengladbach einen Punkt und das Wetter gewittrig und warm. Schottland-Abspaltung. Bei der Volksabstimmung haben die Wahllokale gerade zugemacht. Die Beteiligung war offenbar sehr hoch. Es wird ein knappes Ergebnis erwartet. Die gut 4 Millionen Schotten konnten entscheiden, ob sie sich von Großbritannien loslösen. Aus London berichtet Gabi Biesinger. Die Auszählung der Stimmen wird die ganze Nacht dauern. Von abgelegenen Inseln werden die Kisten mit den Stimmzetteln jetzt per Boot, Hubschrauber oder Flugzeug zu einem der 32 Auszählungszentren transportiert. Die Polizei ist in Bereitschaft, denn es wird befürchtet, dass es im Falle einer Niederlage der Yes-Kampagne unruhig werden könnte. Vor allem, wenn frustrierte Yes-Anhänger die ganze Nacht im Pub verbracht haben. Ebola-Epidemie. Die UNO gründet eine Sondermission, um in Westafrika gegen die Ausbreitung der Seuche zu kämpfen. Das Programm soll noch diesen Monat starten. Die Vorsitzende des UNO-Sicherheitsrats Power nannte den Ebola-Ausbruch eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit. Wegschauen helfe nicht. We have declared the current outbreak a threat to international peace and security. Looking away will not make this go away. Laut UNO verdoppelt sich die Zahl der Ebola-Infektionen alle 3 Wochen. In Westafrika sind bisher mehr als 2600 Menschen gestorben. Blitzmarathon. Das NRW-Innenministerium ist bisher zufrieden mit den Kontrollen. Die meisten Autofahrer halten sich demnach an die Tempolimits. Der zuständige Minister Jäger findet die Blitztage sinnvoll. Wir wollen ja neben unserer alltäglichen Verkehrssicherheitsarbeit 1 bis 2 Mal im Jahr den Menschen in Erinnerung rufen, zwar allen, dass man sich am besten mal an die Verkehrsregeln hält. Wir machen das transparent, wir veröffentlichen die Messstellen. Wir wollen eine Verhaltensveränderung erzielen. In NRW sind auch Kinder bei den Kontrollen dabei, um die Autofahrer aufzuklären. An einer Schule in Düsseldorf erwischte ein Junge seine eigene Mutter. Der bundesweite Blitzmarathon geht noch bis morgen früh 6 Uhr. Mönchengladbach Heimspiel. Ja, ich glaube, war ganz gut. Wir haben viele Chancen gemacht zusammen und ja, 1-1. Gladbachs Stürmer Branimir Hergotta findet das Unentschieden 1:1 gegen den FC Villarreal in Ordnung. Im ersten Gruppenspiel der Fußball-Europa League haben die Gladbacher früh geführt. In der zweiten Halbzeit fiel das Gegentor. Kurz vor Schluss bekam Mönchengladbach einen Handelfmeter nicht. Eben ist auch das Spiel FC Everton VfL Wolfsburg zu Ende gegangen und Wolfsburg hat 1:4 verloren. 1 live. Sektorwetter. 13 bis 16 Grad in der Nacht. Ab und zu gibt's Regen mit Blitz und Donner. Morgen mal Sonne, mal Wolken. Am Nachmittag sind einige heftige Schauer drin. Die Temperaturen sind wieder spätsommerlich. In Gelsenkirchen und Olpe ist bei 23 Schluss. In Karst, Kamen und Soest bei 24 Grad. Samstag weiter warm, aber unbeständig. Sonntag kann's auch regnen und die Temperaturen gehen runter. Stauschau. A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Kreuz Leverkusen und Burscheid 1 Kilometer und die A1 Euskirchen Köln ist zwischen Kreuz Köln West und Bocklemünd in beiden Richtungen bis morgen früh gesperrt wegen Bauarbeiten im Tunnel Löwenich. Es gibt aber Umleitungen. Eins live. Krimi. Mit Christiane Falk, hallo zusammen. Kinky Friedman ist Country-Sänger und Autor und er packt in seinen Roman Lone Star schon einiges an eigenen Erfahrungen. Man muss dazu sagen, Kinky hat schon immer spektakulär gelebt. Aber der mordende Country-Nerd, der die Country-Szene jetzt aufmischt, der ist hoffentlich rein fiktiv. Mann, gut, dass du da bist, Kingston. Hi, Cleve. Was ist los? Will Larry heute Abend nicht mehr auftreten? Es ist ein bisschen ernster als das. Larry Barkin wird nie mehr auftreten, Mann. Er ist tot. Hey, good looking. Lone Star von Kinky Friedman. Aus dem Amerikanischen von Hans-Michael Bock. Bearbeitung Wiglaf Droste und Christian Gasser. Regie